In der Hauptkirche von Goslar steht heute noch ein höchst merkwürdiges Ding, der sogenannte Krodo-Altar. Er war nach Beta ein Werk der roten Taifalen, der roten Teufelsanbeter. Der sonderbare Krodo-Altar ist höchst seltsam stilisiert und aus Bronze gegossen. Nach Beta soll er das Bundesheiligtum der verjagten atlantisch-hebräischen Teufel, ihre Bundeslade gewesen sein, höchstwahrscheinlich einer jener tragbaren Bronzeöfen, in denen die armen Opfer, Kinder, Mädchen, Jünglinge, atlantisch-hebräisch-niederrassigen Wahnsinns lebendig verbrannt und die Knochen der Brandopfer dem Heere als Fetisch vorangetragen worden sind. Jahrzehnte der Bedrückung und entsetzlichster Plagen aller Art mögen der Austreibung der roten Teufel vorangegangen sein. Nach Franz von Vendrin in seinem Buch »Das entdeckte Paradies« sollen die Skandinavier den Deutschen zu Hilfe gekommen sein und ihr Eingreifen die Schlacht zugunsten der Deutschen entschieden haben. Franz von Vendrin stellt aufgrund der schwedischen Felsbilderschriften fest, dass die geschilderten Vorgänge vor etwa 60.000 Jahren sich abspielten. Auch Beta in seinem Buch »Die Erde und unsere Ahnen« kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Mag die Wissenschaft noch genaueres feststellen, das lässt sich mit Gewissheit behaupten und ist schon als Ergebnis naturgeschichtlicher Betrachtung festzulegen, dass die wie Ratten und Mäuse sich vermehrenden, überaus zahlreichen roten atlantischen Bevölkerungen mit der Naturgewalt eines aus den Ufern tretenden, reißenden Stromes die angrenzenden Erdteile in ungeheuren Raubzügen überschwemmte. Die Vertreibung der Atlanter aus ganz Europa scheint nicht ganz gelungen zu sein. Vermutlich haben diese insbesondere in Süd- und Westeuropa die Männer der weißen Bevölkerung totgeschlagen, ihre Frauen genommen und sich dadurch hochgekreuzt. Nur das größere, jetzige Deutschland scheint völlig frei von ihnen geworden zu sein. Reste ihres Blutes findet man da und dort in Deutschland nicht ganz selten, wenn auch durch Blutmischung arisiert. In größeren Mengen sitzen die Nachkommen der vertriebenen atlantischen Mischrasse in Süd-, Ost- und Westeuropa. Ihr grausames tierisches und kulturfeindliches Blut lebt stark in den ganz verbastardierten Franzosen, in den treulosen Italienern, den schmutzigen Tschechen, Kroaten und anderen Südslawen und vor allem in den Juden, den Hebräern, deren Kultus, wie Gunnar Sundgaard in seinem Buch »Das jüdische Staatsgeheimnis« einwandfrei nachweist, ganz und gar eine Fortsetzung des grausigen, blutigen Kultus der Atlanta-Azteken ist, deren Blutsbrüder sie sind. Nach den Berichten der Buhüslener Bilderschriften müssen die atlantischen Eindringlinge Scheusal gewesen sein. Sie mischten sich geschlechtlich sogar mit Tieren, so mit Hunden, Schafen und Schweinen, weshalb sie den Namen Schweine, also Iberer oder Ebräer oder Hebräer erhielten. Den Namen Juden, der kommt von Guten, Goten, da das G im Nordischen auch wie J gesprochen wurde, vergleich Jütland, also Gutland, Gotenland. Und den Namen Israeliten, der ein Sammelname für germanische Stämme war, haben sich die schlauen, betrügerischen Hebräer, also die Schweine, gestohlen, um nicht erkannt zu werden. Bei den Hebräern sind diese Tatsachen alle sehr lebendig erhalten und in ihren Schriften aufbewahrt. Sie wissen gar wohl, dass sie Tiere und Schweine genannt wurden, bezeichnen aber in ihren heiligen Schriften nicht sich, sondern uns Deutsche damit und sorgten im Weltkrieg dafür, dass ihr eigentlicher Name in der ganzen Welt uns Deutschen beigelegt wurde, da sie kein Volk der ganzen Welt mehr hassen und fürchten als das große Volk der Germanen, die Söhne der Götter, die Asen, das in allem und jedem, in Körperbau und Gestalt, in Sitte, Gesittung und Religion, Lebensauffassung und Weltanschauung ihr Gegenpol ist, denn sie sind nach der Bibel die Kinder der Finsternis und des Teufels, die Germanen aber die des Lichtes und des gütigen Allvaters Christi. Die Niederrassigen verkörpern den Tiermenschen, die Germanen dagegen den Gottmenschen, dem das Erdreich bestimmt ist, während Christus die Ausrottung der Kinder der Finsternis befiehlt. Mit der Entscheidungsschlacht im deutschen Paradiese, es gab ja mehrere von Germanen begründete Paradiese, war der Kampf zwischen Rot-Schwarz einerseits und Weiß andererseits nicht entschieden. Er tobt seitdem ununterbrochen fort. Wir wissen aus der Erzählung der Priester zu Sais, dass große Germanenscharen in Atlantis selbst mit der roten atlantisch-ebrischen Teufelsrasse kämpften und mit Atlantis versanken. Die Kämpfe mit der atlantischen Mischrasse und ihren aufgekreuzten Nachfahren in Frankreich, Italien, Russland und Asien dauerten bis in die geschichtliche Zeit und bis in die Gegenwart herein. Unablässig hatten sich die Germanen der Raubzüge der grausamen räuberischen Nachkommen der Atlanta-Azteken, des Römerreiches und Frankreichs und der Hunnen- und Mongolenstürme zu erwehren. Unsäglich viel des besten Blutes der Söhne Gottes ist in diesen unaufhörlichen Kämpfen umsonst verronnen und in die Teufelskinder zu unserem Schaden geflossen, weil sie die uralten Lehren ihres Führers Jesus vergaßen, die Kinder der Finsternis auszurotten. Siehe hierzu noch Kapitel 37 und 38. Unsere Torheit, die Kinder der Finsternis und des Satans für Brüder anzusehen, büßten wir im Weltkrieg, in dem das ganze Tiermenschentum der Erde unter Führung der Hebräer wiederum gegen die Kinder Gottes zu Felde zog. Werden wir noch einmal, wie König Michael vor 11.500 bzw. 60.000 Jahren, Sieger im Verzweiflungskampfe werden oder untergehen? Es ist naheliegend, dass die weiße Rasse, ursprünglich völlig weiße Hautfarbe und Haare, durch die Vermengung mit den eingedrungenen Niederrassigen viel dunkles Blut aufgenommen hat und dadurch viel Elend, Krankheit und Sittenverderbnis, auch viel Heidentum und Aberglauben in das Göttergeschlecht eindrang. Betrübende Erfahrungen haben die Germanen daher schon vor Jahrzehntausenden veranlasst, nach wissenschaftlicher Erkenntnis strenge Reinzucht zu treiben und ihre Rasse durch strenge Rassengesetze zu schützen. Die uralten indischen Rassengesetze des Manu, des Mannes, sind wohl ein Teil derselben. Es ist sehr fraglich, ob die Rettung der Germanenrasse vor Bastardierung oder vor Vernichtung durch die an Zahl überwältigende atlantische Rasse möglich gewesen wäre, wenn nicht diese durch eine gewaltige Erdkatastrophe zum großen Teil vernichtet worden wäre. Der Untergang des großen Babel, also Atlantis, der großen Hure am Meere, das ist der verfluchten Mischrasse, sollte für die weiße Rasse von größter Bedeutung werden.